And Marmalade mit Our House is rockin'. Sollet Marmalade, nachdem sie doch bereits von ziemlich allen bestehenden Musikstil profitiert haben, jetzt nicht auch noch ein paar Ideen bei der Status Quo klauen. Damit wird es Zeit für unsere Rock News. Der David Bowie hat 1973 in England am meisten Singleproduktionen an Mann bzw. an Frau gebracht. Die bestverkaufte 45-Touren-Platte stammt aber von der Dawn, Tie a Yellow Ribbon. Das neue Bob Dylan-Album Love Songs wird noch diesen Monat anlässlich von der grossen Dylan Bands Amerika-Tournee erschienen, während Vertriebsrecht für Europa noch nicht definitiv feststehen, was bei uns das Erscheinungsdatum noch ein bisschen verzögern dürfte. Die weibliche Rockgruppe Funny wird trotz dem Ausscheiden von zwei Mitgliedern unter dem alten Namen weiter bestehen. Dolan Brothers Band hat die ganze Europa-Tournee abgesetzt, damit wird aus angekündigt die Schweizer Konzert leider ins Wasser fallen. Während Slade in London eine goldige Schallplatte für Salai in England über 500.000 Mal verkaufte Merry Christmas Everybody haben können in Empfang nehmen, hat ein anderer Musiker eine ähnliche Auszeichnung in Deutschland bekommen. Er hat sie sich allerdings immerhin mit dem Verkauf von 40 Millionen Langspielplatten, ich wiederhole 40 Millionen Langspielplatten verdient. Sein Name James Last. Der für die Plattenpressung unbedingt notwendige Kunststoff wird als Nebenprodukt vom Erdöl langsam aber sicher knapp. In Deutschland beraten sich darum die Schallplattenvertrieb darüber, ob in Zukunft nur noch eine neue Produktion gegen eine gleichzeitige Rückgabe von einer alten LP darf verkauft werden. Soweit unsere Rock-News. Der letzte Monat hat uns ein wunderschönes Liedli gebracht, das hier bei uns leider ein bisschen im Weihnachtstrubel untergegangen ist. Anlass genug für Medienplatten jetzt aufzulegen, obwohl sie zwar noch immer sehr aktuell, aber nicht mehr ganz neu ist. Das heisst, um genau zu sein, der Titel ist eigentlich schon richtig alt, denn seine Komponistin Véronique Sanson hat bereits zu einem früheren Zeitpunkt in Französisch versucht, damit einen Hit zu lancieren. International bekannt worden aber ist er erst jetzt dort Kiki Di. Amoureuse. Strands of light upon a bedroom floor change the night through an open door. I'm awake, but this is not my home. For the first time, I'm not alone. Kiki Di ist jahrelang durch englische Clubs dingelt, bis sie der Elton John vor gut einem Jahr entdeckt hat und seither ihre Platte produziert. Übrigens, sie hören noch vor das erste Programm vom Schweizer Radio. Duncan Brown, send me the bill for your friendship. Keep you amused. reputation, and I know that you're a hard man to know. Spooky Tooth haben sich 1970, wie es damals geheißen hat, endgültig aufgelöst, nachdem die einzelnen Musiker aber eingesehen haben, dass sie allein keine Solo-Karriere können aufbauen, hat sich im vergangenen Jahr ein Teil von den alten Mitgliedern unter dem ehemaligen Gruppennamen wieder neu formiert und das Album You Broke My Heart, So I Busted Your Jaw aufgenommen. Obwohl sich die LP außerordentlich schlecht verkauft hat, ist jetzt bereits eine weitere Langspielplatte mit dem Titel Witness entstanden, wo, wie ich glaube, größeren kommerziellen Erfolg bringen dürfte. Hier der Ausschnitt Pyramid. Where we are now, I found my Boogie Tooth Pyramid. Falls ihr euch für Signet, was PKB leitet, interessiert, das stammt aus der LP Mountain, aus dem Album also, wo die holländische Gruppe Golden Earring vor dem Ruin gerettet hat. Denn seit Back Home ist ihnen vielleicht noch abgesehen von Buddy Joe kein einziger Hit mehr gelungen. Erst in der letzten Woche tauchen sie mit der Auskopplung Greater Love wieder in den englischen Charts auf und es sieht so aus, wie wenn sie auch auf unserem Kontinent damit ein Comeback erreichen könnten. Almost there. gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow, whoa. And the radio played that forgotten song. Brenda Lee is coming on strong. And the newsman sang his theme song. In einer bis kürzeren Form auch als Single erschien Radar Love von Golden Earring. Backup Kontaktinweise. Für den nächsten Samstag kriegen wir Informationen über vier Rockkonzerte vor. Einmal gastiert Gateway Driver aus England im Obereinstrigen, dann spielen Flat Hawk in Winterthur, die Iron Factory in Rieneck und schließlich Return und Breakmobile in Biel. Alle die Daten beziehen sich auf den kommenden Samstag, den 12. Januar. Eine kleine Vorschau aufs nächste Woche. Die englische Gruppe Greenslade gastiert am Mittwoch am 16. in Bad Biel und am Donnerstag am 17. Januar in Aarau. Bei diesen Angaben sind wir auf Informationen von der Konzertagentur angewiesen und betonen darum, dass unsere Durchsagen ohne Gefahr nicht verstanden werden. Für eine letzte Neuvorstellung für heute längt es noch. Sie kommt von Paul Simon, den ich euch nicht muss vorstellen. Er hat im Gegensatz zum Art Garfunkel die Auflösung von Simon und Garfunkel eine sehr große Karriere bereits gemacht. Seine neue Single heißt American Tune und basiert auf dem Bachsinner Komposition O Haupt voll Blut und Wunden. Der Titel American Tune. Many's the time I've been mistaken, and many times confused. Dear friend of often felt forsaken, and certainly misused. Oh, but I'm alright, I'm alright, just me. Back down at me, smiles reassuring me. she lost light. And high up above, my eyes could clearly see that you would be sailing away. Come on the ship that sails the moon. We come in the ages most certain hour and sing an American tune. Oh, it's alright. It's alright, it's alright. You can't be forever blessed. Tomorrow's gonna be another working day, and I'm trying to get you there. That's all I've tried, it's somewhere. I'm trying to get some rest. Das ist der Paul Simon mit American Tune, einem Schnitt aus der LP There Goes Simon Simon. Bisher hat sich Anfang Januar in der Schallplattenbranche immer eine starke Flaute bemerkbar gemacht, denn Vertriebsfirmen haben sich einmal bemüht, alle ihre Produktionen vor den Festtagen auf den Markt zu bringen, um ja ihren Anteil am Weihnachtsgeschäft zu ergattern. Diesmal aber, so scheint, haben sie sich übernommen, hat einfach längst nicht mehr für alle geplanten Erscheinungen gelangt. Und so haben wir dieses Jahr den seltenen Glücksfall, dass mit in der erwarteten Krise eine Haufen gute Platten rausgegeben werden. Was in den nächsten Tagen auf uns zukommt, das erfahren wir heute in 8 Tagen, wieder am Viertel ab 6. Bis dann, ciao zusammen. In der Sendung Pickup präsentierte Christian Heb Noten und Notizen für Teens und Trends. Wir kommen jetzt zum Sport heute. Am Mikrofon Hermann Weber. Guten Abend, liebe Sportfreunde. Nachdem wir jetzt den Platz gewechselt haben, weil wir nur ein Studio, ein Mikrofon zur Verfügung haben, darum etwas atemlos. Und ein bisschen eben mit einem Zeitunterbruch zum Sport heute und guten Abend. Fünffacher italienischer Triumph beim Weltcup-Riesenslalom von Berchtesgaden. Das ist die Sportschlagziele von heute. Wir haben über das Rennen mit auch schon berichtet und der Sepp Renkli kommt nach dem Mendigstraktandum Nummer 1 nochmal drauf zurück. Die Gewinnliste vom Sportauto-Wettbewerb Nummer 1. 101 Gewinne mit 12 Punkten. Je 616 Franken 25. 1807 Gewinne mit 11 Punkten, je 34,45. 12.238 Gewinne mit 10 Punkten, je 5 Franken 10. Und Gewinnliste von der Lottoausspielung Nummer 1. 4 Gewinne mit 5 richtigen plus Zusatzzahl, je 107.386 Franken und 35 Rappen. 179 Gewinne mit 5 richtigen, je 2.399 Franken 70. 5.000